Szene 14 von Faust. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Faust, der Tragödie erster Teil, von Johann Wolfgang von Goethe. Szene 14. Straße 2. Faust, Mephistopheles. Faust. Wie ist's? Will's fordern? Will's bald gehen? Mephistopheles. Ach, bravo! Find ich euch in Feuer? In kurzer Zeit ist Gretchen euer. Heut Abend sollt ihr sie bei Nachbar Marten sehen. Das ist ein Weib wie auserlesen zum Kuppler und Zigeunerwesen. So recht. Doch wird auch was von uns begehrt. Ein Dienst ist wohl des andern wert. Wir legen nur ein gültig Zeugnis nieder, dass ihres Eheherrn ausgereckte Glieder in Padua an heilge Stätte ruhen. Sehr klug. Wir werden erst die Reise machen müssen. Sancta Simplicitas, darum ist nichts zu tun. Bezeugt nur, ohne viel zu wissen. Wenn er nichts Bessers hat, so ist der Plan zerrissen. O heilger Mann, das wär's ihr's nun. Ist es das erste Mal in eurem Leben, dass ihr falsch Zeugnis abgelegt? Habt ihr vom Gott, der Welt und was sich drin bewegt, vom Menschen, was sich ihm den Kopf und Herzen regt, Definitionen nicht mit großer Kraft gegeben, mit frecher Stirne, kühner Brust? Und wollt ihr recht ins Innere gehen, habt ihr davon? Ihr müsst es grad gestehen, so viel als von Herr Schwärzleins Tod gewusst? Du bist und bleibst ein Lügner, ein Sophiste. Ja, wenn man's nicht ein bisschen tiefer wüsste. Denn morgen wird's in allen Ehren das arme Gretchen nicht betören und alle Seelenlieb ihr schwören? Und zwar von Herzen. Gut und schön, dann wird von ewiger Treu und Liebe, von einzig überall mächtigen Triebe. Wird das auch so vom Herzen gehen? Lass das, es wird. Wenn ich empfinde für das Gefühl, für das Gewühl, nach Namen suche, keinen finde, dann durch die Welt mit allen Sinnen schweife, nach allen höchsten Worten greife, und diese Glut, von der ich brenne, unendlich, ewig, ewig nenne, ist das ein teuflisch Lügenspiel? Ich hab doch recht. Hör, merk dir dies, ich bitte dich und schone meine Lunge. Wer recht behalten will und hat nur eine Zunge, behält's gewiss. Und komm, ich hab des Schwätzens Überdruss, denn du hast recht, vorzüglich, weil ich muss. Ende der 14. Szene.